1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ich begrüße euch zu unserer Freitag-Nacht-Ausgabe, die wie immer eine freie Themennacht ist. Also ihr könnt hier anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir sprechen wollt, diskutieren wollt, plaudern wollt, was auch immer. 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Der erste Anruf heute Nacht heißt Michael und Michael ist 19 Jahre alt. Hallo Michael. Ja, hallo Jürgen. Michael, um was geht's? Also bei mir geht's um eine Sache, die schon ziemlich lange her ist, und zwar 9 Jahre. Das heißt, da war ich 10. Ja. Und zu diesem Zeitpunkt ist meine Mutter gestorben, vor ziemlich genau 9 Jahren. Mhm. Und sie ist plötzlich gestorben. Mhm. Das war wohl sowas wie ein Schlaganfall oder Hirnblutung. Ich kenne den medizinischen Begriff jetzt nicht auf Deutsch. Ja, dann war deine Mutter wahrscheinlich noch sehr jung. Ja, die war 45 Jahre alt. Ja, ja. Also ich bin das jüngste von 3 Kindern. Mhm, mh. Und das Ganze ist passiert in Polen, in meiner Heimat. Mhm. Ich habe da bis zu meinem 12. Lebensjahr dann verweilt. Ja. Und dann kam noch der Wechsel von der Umwelt und so weiter dazu, weil ich musste ja umziehen zu meiner Familie hierhin. Nach Deutschland? Genau. Ja. Und an dem Tag, wo sie gestorben ist, um auf die Sache wieder zurückzukommen, habe ich sie angerufen am Morgen, dass ich nicht zur Schule gehen werde, da ich verschlafen habe. Mhm. Und im Nachhinein, also das Kind hat man sich natürlich keine Gedanken drüber gemacht, aber im Nachhinein ist mir klar geworden. Du hast sie angerufen? Ja, genau, auf der Arbeit. Sie war auf der Arbeit. Ach so, sie war nicht zu Hause. Mhm. Nein, sie ist ja alleinerziehend gewesen seit meinem 6. Lebensjahr. Mhm. Mhm. Und auf jeden Fall habe ich sie dann angerufen und ihr gesagt, dass ich halt nicht zur Schule gehen werde. Mhm. Und im Nachhinein hat sich dann rausgestellt, dass das Ganze natürlich stressbedingt war, wie halt allzu oft bei Bluthochdruckproblemen. Und seitdem mache ich mir ziemliche Vorwürfe, weil es mag ja sein, dass ich nicht der einzige Grund war, aber so mehr oder minder der Tropfen, der das Fass dann zum Überlaufen gebracht hat. Also meinst, weil du angerufen hast, dass du nicht zur Schule gehst, hat deine Mutter sich so aufgeregt, meinst du, dass sie deshalb dann den vermutlichen Schlaganfall bekommen hat? Ja. Mhm. Und das ist halt, das war jetzt nicht die einzige Geschichte, die sie wahrscheinlich zu Weißglut getrieben hat. Wie hat sie denn reagiert, als du angerufen hast und hast gesagt, ich gehe nicht zur Schule? Ja, sie hat sich natürlich tierisch aufgeregt, wie das halt auch zu erwarten war, dass das ja wohl nicht sein kann, dass ich keine Verantwortung übernehmen kann. Ja. Weil meine Geschwister sind halt sehr vorbildliche Schüler gewesen, schon immer und so. Und dann war ich mehr oder minder so das schwarze Schaf. Mhm. Oder zumindest hatte ich das Gefühl immer. Nachdem du angerufen hast, wie lange hat deine Mutter dann noch gelebt? Circa 5 Stunden oder 6, sage ich jetzt mal. Ja. Und sie hat dann in diesem... Also gelebt nicht. Also sie hat dann den Schlaganfall bekommen und lag 2 Tage im Krankenhaus. Ach so. Sie waren... Ein Montag und dann einem Mittwoch ist sie dann verstorben. Mhm. Ist sie nochmal zu Bewusstsein gekommen im Krankenhaus? Nein, ist sie nicht mehr. Und ich durfte sie auch nicht besuchen. Du durftest sie nicht besuchen? Nein, ich durfte... Also das hat mir meine Familie nicht erlaubt. Warum? Weil sie wollten, dass ich sie so in Erinnerung behalte, wie sie war und nicht mit den Apparaten und Beatmungsgeräten etc. Findest du das im Nachhinein gut? Also damals wollte ich unbedingt dahin, aber im Endeffekt weiß ich nicht, ob das jetzt die richtige oder falsche Entscheidung von denen war. Ich nehme es denen nicht übel, ich vermute, ich hätte es nicht anders gemacht. Ja. Michael, ich will dir mal sagen, ohne jetzt wirklich die Details zu kennen, kein Mensch bekommt einen Schlaganfall, nur weil der Junge anruft, er geht nicht zur Schule. Ja, das ist ja jetzt auch nicht ein Einzelfall gewesen. Also nein. Ich war ein schwieriges Kind. Meine Mutter war mehrmals wegen mir in der Schule. Ich war auch schon bei der Polizei zu diesem Zeitpunkt. Mag sein, dass du deiner Mutter Schwierigkeiten gemacht hast, vielleicht auch Kummer bereitet hast und Anstrengungen verursacht hast bei ihr. Aber ich bin ganz sicher, dass sie eine krankhafte Veranlagung hatte, um letztendlich dann diese schwere Erkrankung zu bekommen. dass der Auslöser nicht das etwas komplizierte Kind ist. Mit Sicherheit nicht. Ganz kurz, es würde dir wahrscheinlich jeder Arzt, ich sage es jetzt mal wirklich als Laie auch, würde dir wahrscheinlich jeder Arzt auch bestätigen, dass die Zusammenhänge so einfach nicht sind, dass du dir da so Vorwürfe machst. Ist mir schon klar, dass du deiner Mutter das Leben schwer gemacht hast. Aber davon ist sie nicht tödlich erkrankt. Davon nicht. Ja, also ich kann das nicht wirklich beurteilen, weil das halt sehr lange, also für mich ist das ja das halbe Leben quasi, liegt das ja schon. Ja, ja, klar. Mhm. Und ich weiß nur, dass mein Bruder sehr mitgenommen hat, weil er sie so aufgefunden hat. Mhm. In einer Blutlache, und der war wirklich jahrelang in sich geschlossen und... Ach, sie hat diesen Schlaganfall oder was? Ja, zu Hause. Sie hatte Feierabend zu Hause. Ach so, ist dann nach Hause gegangen. Ah ja, verstehe. Und wo warst du da? Irgendwas gehoben. Ich war in der Schule zu diesem Zeitpunkt. Ich hatte immer Spätunterricht, also um 11 quasi. Bist dann doch zur Schule gegangen? Und ja, dann bin ich dann tatsächlich noch hingegangen, weil sie halt Druck gemacht hat. Und dann besser zu spät als gar nicht. So beides Mottos. Dementsprechend bin ich dann auch hingegangen. Und als ich zurückkam, war nur eine bedrückende Stimmung zu Hause. Mhm. Und mein Bruder und mein Onkel waren da. Die haben gesagt, ich soll meine Sachen packen. Wir fahren zu meinem Onkel. Mhm. Ja, keine weiteren Gedanken drüber gemacht. Und irgendwann mal auf dem Weg habe ich gefragt, wo Mama ist. Und haben die gesagt, ja, wirst du schon früh genug gefahren. Frag jetzt nicht weiter nach. Naja, aber da hast du wahrscheinlich schon Übles geahnt. Und dann, ich hatte ein mulmiges Gefühl, aber sowas kann man sich halt nicht vorstellen. Mhm, natürlich. Meine Mutter war selten zu Hause, weil sie halt zwei Vollzeitbeschäftigungen nachging. Mhm. Weil mein Vater, als er 6 war, hat er uns verlassen. Er war schwerer Alkoholiker und hat öfters mal Gewalt auch angewandt. Du sagst, es gab eine Blutlache. Weißt du denn die genaue Todesursache oder vermutest du nur, dass es ein Schlaganfall war? Es wurde mir gesagt, wenn ich das frei übersetze, heißt es Hirnblutung im Deutschen. Mhm. Und ich hatte halt... Und dann blutet man auch äußerlich, dass eine Blutlache entsteht? Am wohl auch aus dem Mund- und Ohrenraum, weil da platzt wohl eine Ader an der an der Schädeldecke, also am Inneren der Schädeldecke. Ja. Und das Blut, wenn er halt zu viel ist... Ne? Ja, es kann dann so sein. Ist es denn so, dass du dir jetzt all die Jahre, du bist jetzt 19 alt, wirklich dir Vorwürfe machst und du Schuldgefühle hast? Also es hat mich sehr, sehr lange beschäftigt und es beschäftigt mich bis heute. Mhm. Ob das nicht anders gelaufen wäre, wenn ich nicht mich auch anders verhalten hätte. Michael, ich sage es nochmal. Ich glaube, dass ich mir herausnehmen kann, als Laie das zu sagen. Ich bin sicher, dass auch wenn du dich anders verhalten hättest, diese Krankheit auf deine Mutter wohl zugelaufen ist. Also auf jeden Fall seit dem Zeitpunkt, ich meine, das kommt normalerweise später, aber ich hatte zum Beispiel noch nie eine ernsthafte Beziehung. Ich befürchte, das ist sowas wie Bindungsängste oder sowas. Mhm. Weil das war... Ja, das ist natürlich auch für so einen Jungen von 12 Jahren ein unglaublicher Schock, den man... Und dann hat 2 Jahre noch meine Oma auf uns aufgepasst in Polen. Ja. Und dann sind wir dann hat eine Adoption stattgefunden. Meine 2 Geschwister, mein älterer Bruder und meine Schwester und ich wurden allesamt von der Schwester meiner Mutter, von der jüngsten Schwester, die ist jetzt 39, und ihrem Ehemann, also quasi meinem Onkel, wurden wir adoptiert. Ja. Und seitdem wohne ich halt in Deutschland. Verstehe. Hast du dich dann hier so gut zurechtgefunden, eingelebt? Sprichst ja perfekt Deutsch. Ja, das Glück hatte ich, dass ich relativ schnell Deutsch gelernt habe. Also, sehr gut. Also ohne Akzent, man hört gar nichts. Ja, das freut mich. Ja. Aber ich hatte das auch schon beziehungsweise schon innerhalb von 2 Jahren, die ich hier gewohnt habe, habe ich das so gelernt, wie ich das jetzt spreche. Mhm. Ehrgeiziger Bursche. Eben nicht. Das ist es ja. Ich bin absolut eine faule Socke, wenn ich so sagen kann. Schulische Probleme ohne Ende. Bist du noch Schüler? Ich bin noch Schüler. Ich bin jetzt im 12. Jahr auf dem Gymnasium noch. Ja. Ich hoffe, mein Abi mal bald zu schaffen. Man wird halt in Polen ein Jahr später eingeschult, deswegen erst 12. Und ich sag mal, kann dich denn so nicht anspornen, dass du dich in der Schule auch mehr auf deinen Hintern setzt? Ich krieg das selber nicht auf. Moment, was ich sagen will. Kann dich nicht anspornen, der Gedanke, dass du das auch für deine Mutter tust? Ich habe das alles schon ausprobiert. Ich war sogar schon mal bei einer Psychotherapeutin. Ja. sie schien mir etwas unqualifiziert. Sie sagte zu mir, es bestehe der Verdacht, dass ich hochbegabt sei und mich halt unterfordert fühle. Was ich allerdings nicht verstehen kann, da ich ja die 9. Klasse wiederholt habe und sogar von der Schule mal geflogen bin. Ja, das ist alles ein bisschen schwierig. Pass mal auf, ich glaube, das ist wirklich ein Fall für eine professionelle Beratung jetzt bei dir. Ich möchte, dass meine Psychologin dich jetzt zurückruft. Ja, das wäre mit Sicherheit eine große Hilfe. Glaube ich auch. Ich wollte wirklich darauf hinaus, dass jemand, der Ahnung hat von den Psychologen und Psychotherapeuten, mir mal einen empfehlen kann, dem ich auch vertrauen kann. Genau. Wir können hier keine konkreten, direkten Leute empfehlen, aber wir können Fachrichtungen empfehlen. Wir können dich schon rundherum gut informieren. Das werden wir jetzt machen. In der Hoffnung, dass wir dir ein bisschen weiterhelfen können und in der großen Hoffnung, dass du dann auch ein gutes Abitur irgendwann schaffst, damit deine Mutter stolz wie Bolle sein kann auf dich, von wo aus sie dich vielleicht auch beobachtet. Was ist denn so ein Berufswunsch für dich? Das ist eine quälende Frage. Ich habe vieles schon ausprobiert in verschiedenen Praktika. Im Endeffekt habe ich das Gefühl, dass mir das Handwerkliche liegt. Ich wohne jetzt in einer einzelnen Wohnung unter meiner Tante und meinem Onkel. Und diese Wohnung habe ich selber renoviert. Klingt ja schon mal ganz gut. Wäre vielleicht auch eine gute Voraussetzung für das Studium einer Ingenieurwissenschaft. Ja, das sagte mir mein Großvater auch. vor allem, da die ja gesucht werden in Deutschland. So und wie? Ich auch überlegt, aber ich habe das halt wirklich überhaupt nicht drauf, irgendwie mal ruhig zu sitzen an einem Schreibtisch und lernen. Okay, das ist jetzt auch noch ein bisschen Schnee von übermorgen. Jetzt gehen wir erstmal an die Gegenwart und da werden wir versuchen, dir zu helfen. Ja, das wäre super. Du legst auf und wirst von Magdalena, meiner Mitarbeiterin, zurückgerufen. Das wäre super, danke schön. Alles Gute, mein Lieber. Ja, dir auch. Tschüss, Michael. Ja, tschüss. Ciao. 0800 220 5050, unsere Nummer. Falls ihr mit mir reden wollt, über was auch immer, dann meldet euch über diese Nummer oder mailt uns domian@wdr.de und schreibt in eure Mail eure Telefonnummer auch mit rein. Normen 34. Ja, hallo Jürgen. Hallo Norm. Was geht's? Ja, es geht um Folgendes, dass meine Familie hier von Krankheiten gezeichnet ist. Wir hatten schon mal zusammen gesprochen, das ist jetzt ungefähr 2 Jahre her. Und jetzt ist zu allem Überfluss noch meine jüngste Tochter schwer krank geworden. Und für uns ist ein ziemliches Dilemma, weil wir von keiner Seite, also von unseren Familien, keine Hilfe haben. Wer ist wir? Meine Frau, meine 3 Kinder. Ach so, es gibt 3 Kinder. Deine Frau und dann 3 Kinder. Ja, genau. Dazu muss ich sagen, ich habe dich schon mal angerufen. Ich habe eine erbliche Bindegewebserkrankung. Das heißt, ich kann, ich bin sehr gelenkig. Ich bin so eine Art Schlangenmensch. Ich habe da infolgedessen mehrere Bandscheibenvorfälle, Rückenschäden. Ja. Meine Frau hat eine Blutgerinnungsstörung, wo sie schon mal fast ihr Bein verloren hätte, weil sie einen schweren Unfall hatte. Und ihr habt 3 Kinder. 3 Kinder. Und die 3 Kinder sind aber nicht alle gesund. Richtig. Von den 3 Kindern sind 2 die Älteren, das sind 2 Jungs. Die entwickeln sich nicht so, wie sie sollten. Also die haben eine Entwicklungsstörung. Der Älteste geht auf eine Förderschule, wo uns keiner sagen kann, woran das liegt. Und unsere Jüngste, das ist eigentlich diejenige gewesen, die gesund war. Und die ist jetzt schwer erkrankt an einem Kawasaki-Syndrom. Kawasaki? Richtig, und darum geht es jetzt eigentlich auch primär. Also Sarah Lena heißt sie, das ist eigentlich unser Sonnenschein gewesen und ja. Die hat plötzlich hohes Fieber bekommen. Wie alt ist sie? Die ist 5 Jahre alt. 5 Jahre alt. Das Syndrom heißt Kawasaki? Genau, das ist ein japanischer Arzt. Ja, ja, klar. Also klar, im Sinn, dass es was Japanisches ist, ja. Genau. Und die Kleine ist plötzlich an Fieber erkrankt. Richtig. Das ging innerhalb von einer Stunde, hatte sie über 40 Fieber. Und das Verdammte an diesem Syndrom ist, dass es anfangs eine Grippe oder eine Erkältung oder Mandelentzündung imitiert. Also man sieht überhaupt keinen Unterschied. Und ach so, sie hatte auch einen veralterten Hals und richtig, es sah aus wie eine Grippe oder eine schwere Erkältung. Richtig, genau, richtig. Hohes Fieber. wir sind dann erstmal zum Kinderarzt und so, der hat uns dann wieder nach Hause geschickt, dann sind wir zur Kinderklinik gefahren, die haben uns auch wieder nach Hause geschickt, weil halt jeder gedacht hatte, es wäre eine normale Erkältung oder so. Ja. Und Sarah Lena wurde aber dann immer kränker und hat dann seltsame andere Symptome bekommen. Die hatte ganz angeschwollene rote Lippen bekommen, die sahen aus wie lackiert. Dann ist ihr Hals verdammt angeschwollen, zwar so stark, dass sie den Kopf nicht mehr gerade halten konnte. Nach wie vielen Tagen traten denn diese weiteren schlimmen Symptome aus? Nach ungefähr 3 Tagen. Nach 3 Tagen. Und genau. Bis dahin war noch nichts gemacht worden? Bis dahin war noch nichts gemacht worden. Wir sind dann aufgrund dessen wieder in die Kinderklinik gefahren. Da hat man Sarah Lena dann da behalten, hat sie da behandelt mit Antibiotika, weil man halt gedacht hatte, das sei ein bakterieller Infekt. Das hat auch nichts gebracht. Und dann hatte man uns angerufen zu Hause, dass die Ärzte ratlos seien. Was natürlich eine schlimme Nachricht immer ist, wenn man das hört. Richtig, genau. Ja. Und das Fieber war weiterhin hoch, ja. Und es war dramatisch irgendwo. Die richtig, Ärzte wussten nicht, was es ist. Richtig, das Fieber war kaum zu kontrollieren. Wie lange haben die Ärzte gebraucht, bis sie dieses Syndrom dann diagnostiziert haben? 10 Tage. 10 Tage. Genau, und das ist eigentlich auch das Gefährliche an der Sache, dass das Kawasaki-Syndrom, das ist eine systemische Erkrankung, wie ich gelernt habe. Das heißt, es betrifft den ganzen Körper und nicht nur einzelne Teile des Körpers. Ja. Das ist eine Entzündung der kleinen und mittleren Körperarterien. Das heißt, dass das Herz davon mitbefallen wird. Das heißt, am ganzen Körper hat man natürlich Arterien. Richtig, genau. Ja, und natürlich am Herz sehr viele. Richtig, genau. Und also eine hochgefährliche und eventuell tödlich ausgehende Erkrankung. Eventuell, aber es ist so, dass man im Internet oder von Ärzten hört man, also das ist sehr selten. Es ist von 100.000 Kindern erkranken in Mitteleuropa circa 9. Also, naja, das ist wirklich sehr selten. Und man sagt, so wie ich gehört habe, wenn es nicht behandelt wird, dann sterben von 100 Kindern circa 2. Also es ist ungefähr 2% der Fälle tödlich und 20% kriegen aber Herzveränderungen. Ja. Wann hat deine Tochter das bekommen? Wie lange liegt das zurück? Das ist ungefähr 1 Monat her. 1 Monat. Wie geht es ihr heute, bevor wir weiter über die Krankheit reden? Es ist so, dass dass diese Krankheit, die wird mit Immunglobulin behandelt, worauf eine schlagartige Besserung eintritt. Das wollte ich vorab sagen. Nur Sarah Lena ist nicht mehr die Alte. Sie ist nicht mehr leistungsfähig. Wenn man sie in irgendeiner Art und Weise fordert, wenn man eben mit ihr zum Beispiel spazieren geht, dann ist sie fängt an zu weinen. Man kann nicht viel mit ihr machen. Du erklärst noch eben, was Immunglobulin ist. Ja, das sind Mittel, die das Immunsystem beeinflussen. Mhm. Das sind Transfusionen, die aus Blutbestandteilen gewonnen sind. Ja. Es gibt auch eine härtere Stufe, es gibt auch Immunsuppressive, das sind Mittel, die das Immunsystem dämpfen. Mhm. Aber diese Behandlung mit dem Immun hat auf jeden Fall bewirkt, dass es ihr besser geht, das kann man schon mal sagen. Ja, das... Aber sie ist nicht mehr die sie vorher war. Richtig, genau. Und ist sie auch wesensverändert? Ja. Ist das erklärbar von Seiten der Ärzte, dass sich das seelisch, psychisch auch niederschlägt? Oder ist sie einfach noch nicht gesund? Also laut Ärzten ist sie gesund. Mhm. Man muss sich das so vorstellen, wenn man diese Medikament gibt, man gibt es nur ein einziges Mal, daraufhin hört diese Entzündung im Körper schlagartig auf. Ach so. Sie hat Veränderungen an den Herzarterien, das ist nachgewiesen, aber die seien geringgradig. Mhm. Jetzt nicht, wie wir uns verhalten sollen. Könnte es sein, dass sich auch im Gehirn irgendetwas verändert hat? Möglicherweise. Mhm. Auszuschließen ist das nicht. Es gibt seltenen Fällen, bilden sich Aneurysmen. Mhm. Die dann irgendwann platzen können. Also man hat bei dieser Erkrankung, es gibt zum Beispiel Fälle, wo die Personen noch Jahre später Herzinfarkte kriegen. Mhm. Man sagt, der 10. Tag, das ist so ein Schlüssel, wenn es danach wär's, wäre, das wäre umso schlimmer. Aber es war halt wirklich der 10. Tag gewesen. Das war schon recht lange. Ich kann mir auch vorstellen, natürlich, wenn das eine so seltene Erkrankung ist, dass die behandelnden Ärzte da auch nach Lehrbuch quasi sich verhalten haben und nicht aufgrund von Erfahrung. Das stimmt. Ich mache den Ärzten da auch gar keinen Vorwurf. Ja, genau. Ist es dir denn gelungen, irgendwie übers Internet vielleicht doch irgendjemand anderen ausfindig zu machen, der auch ein Kind ist? Das ist eine reine Kindererkrankung. Ja, also 75% der Erkrankten sind jünger als 5 Jahre. Ah ja. Hast du schon irgendwo Kontakt aufnehmen können mit jemandem? Nein. Das war jetzt mein Anliegen, dass ich vielleicht über die Sendung, vielleicht verstehe. Hat jemand das auch schon mal mit seinem Kind gehabt, dass ich darüber Kontakt kriege. Du, das heißt, wir sagen nochmal, die Krankheit heißt? Kawasaki-Syndrom. Ja. So. Genau. Also wer das jetzt hat, hat das sofort kapiert. Natürlich sehr gerne, Norm. Wenn jemand sich angesprochen fühlt, bitte bei uns melden. Wir stellen den Kontakt zu Norm her. Das heißt, dieses Medikament wird einmal verabreicht, dann kann man nichts mehr machen. Und ihr könnt jetzt im Moment nur noch hoffen, dass sich das Ganze noch wieder normalisiert und stabilisiert. So sieht das aus. Mhm. Die Kinder kriegen dann noch Wochen später Aspirin zur Blutverdünnung. Ja. Ich habe, wie gesagt, also es gibt auch prominente Fälle, die davon betroffen waren. Zum Beispiel der Sohn von John Travolta hatte das auch. Der ist später mysteriös verstorben. Da weiß ja niemand so richtig, warum. Und von den Backstreet Boys, dieser Brian, der Sänger, dessen Sohn war auch davon betroffen. Gut, also wer sich im deutschsprachigen Raum, wer immer oder wo auch immer man uns jetzt zuschaut und zuhört, angesprochen fühlt, meldet euch bitte bei uns und wir stellen den Kontakt zu Norm her. Ich wünsche dir, deiner Familie und vor allen Dingen der kleinen Norm wirklich von Herzen alles Gute und das gute Besserung. Ganz lieb. Alles Gute. In Ordnung. Tschüss, Norm. Danke bye dir. Bye. Tschüss. Okay, tschüss. Und hier ist Thomas. Thomas ist 25. Hallo, Thomas. Ja, guten Abend, Domian. Guten Morgen, Thomas. Um was geht's? Und zwar ist letzte Woche Donnerstag eigentlich mein bester Freund verstorben. Wie alt war er? 24. Und ich kenne ihn schon fast mein ganzes Leben lang. Ich bin mit ihm aufgewachsen. An was ist er denn verstorben? An einer Überdosis. Und was für eine Überdosis? Heroin. Heroin? Ja. Also er war drogenabhängig? Genau. Bist du auch drogenabhängig? Nee. Nee. Und ja, ich weiß nicht, ich verstehe es einfach nicht. Ich komme damit irgendwie nicht klar. Das ist jetzt schon eine Woche her, seitdem es passiert ist, aber ich kann es noch immer noch nicht irgendwie glauben und noch nicht wahrhaben. Wer hat es dir gesagt, dass er verstorben ist? Das war eine Bekannte von mir. Hm. Hast du ihn verstorben nochmal gesehen? Nee. Das nicht? Hm. Nee, aber... Die Beerdigung, hat die schon stattgefunden? Nee, noch nicht, aber der Gedanke alleine schon, dass er jetzt gar nicht mehr da ist und das ist schon heftig so. Und vor allem... Glaubst du, dass er diese Überdosis sich bewusst verabreicht hat? Ich sag mal so, er hat es ja schon länger gemacht. Schon eine gewisse Zeit. Da gehe ich mal von aus, ja. Wie viele Jahre hing er an der Nadel? Naja, ungefähr 1,5 Jahre. Mhm. So ungefähr in den Dreh. Wie war er überhaupt daran gekommen, darauf gekommen? Ja, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Du bist der beste Freund. Er hat aber woanders gewohnt als ich. Also, wie weit wohnt ihr denn auseinander? Ja, das sind ungefähr 15 Kilometer. Na gut, das ist ja nie weit. Ungefähr. Wie oft habt ihr denn so Kontakt miteinander gehabt? Ja, wenn so gut wie fast jedes Wochenende. Mhm. Und unter der Woche vielleicht. Und auch beiden Tag telefoniert. Ach so, das schon. Also es war schon dann sehr eng. Ja, schon. Und da erzählt man sich ja dann eigentlich unter besten Freunden eigentlich so alles. Ja, nur der Unterschied ist, dass ich aber keine Drogen nehme. Und er ganz genau weiß, wie ich zu dem Thema stehe. Ach so, und daher wurde dieses Thema irgendwie ausgespart und er hat da gar nicht viel drüber geredet. Genau. Was ist denn deine Vermutung? Hatte er große Schwierigkeiten, so von einem Jahr, anderthalb Jahren, dass er zu den Drogen gegriffen hat? Also man bekommt ja mit, wie er sich verändert. Und ja, dann kommt man selber drauf mit der Zeit. Ich habe nicht gleich mitbekommen, was es ist, aber ich habe auf jeden Fall gewusst, irgendwas stimmt da nicht. Nee, meine Frage war, war er in Lebensschwierigkeiten vor einem Jahr ungefähr, als er mit den Drogen, als er mit den Drogen angefangen hat? Nee. Nee. Und die Grundfrage gerade war, glaubst du, dass das eine Selbsttötung war oder ein Versehen? Nee, ich kann es mir nicht vorstellen. Weil er hat ja ganz genau gewusst, was er macht oder wie viel er nehmen muss, dass nichts passiert. Also du kannst dir nicht vorstellen, dass er sich das Leben genommen hat? Nee, auf keinen Fall. Hm. Auf keinen Fall. Ihr habt nie über die Drogen geredet, intensiv mal? Ja, am Schluss, wo ich es dann richtig mitbekommen habe, dann schon, aber da war es dann schon zu spät. Seit wann weißt du das denn überhaupt so richtig? Ja, so richtig seit ja, knapp ein Dreivierteljahr. Hm. Aber da war es dann schon, da war er dann schon aber so tief irgendwie drin, dass das hat nichts gebracht. Du hast mit ihm reden können, aber ich hätte mich genauso mit einer Wand unterhalten können. Hm. Ich hätte mir genauso viel zugehört. Also du hast da, ich mein, er hat gemauert. Ja, er sagte immer ja, ja, aber im Endeffekt passiert es auch nichts. Hm. Ich meine, ab dem, es hat Zeit gegeben, da wo ich dann angefangen habe, auf ihn einzureden, wo ich es dann mitbekommen habe, hm, und zu ihm gesagt habe, ja, komm, das ist scheiße, was du machst und hör auf und überhaupt. Was glaubst du denn, wenn du so spekulierst, was hast du wahrscheinlich jetzt schon sehr viel getan nach dem Tod, was sein Hauptlebensproblem war? Ja, keine Ahnung. Eigentlich war bei ihm alles in Ordnung. Also hat er einen guten Job gehabt? Ja. Oder studiert? Oder was hat er gemacht? Ja, der hatte Arbeit gehabt, er hatte eine Freundin. Hm. Da waren keine Anzeichen irgendwie. Wie ist denn dein Kontakt zu der Freundin? Ja, nicht so gut. Habt ihr jetzt nach dem Tod miteinander gesprochen? Nee. Nee? Nee. Wo ich hab das am Donnerstag, habe ich das erfahren, gleich früh. Mhm. Und dann das Wochenende, also letztes Wochenende, da war ich für niemanden zu sprechen, gar nichts. Aber auch mit niemandem geredet. Ich war nur am Trinken. Aber das wundert mich so. Da sucht man doch eigentlich den Kontakt zu einem anderen, ihm sehr nahestehenden Menschen. Hast du dich mit der Freundin nicht gut verstanden? Oder warum sprichst du nicht mit ihr? Eigentlich müsste es dir doch gut tun, dich mit ihr zu unterhalten. Warum sprichst du nicht mit ihr? Ja, weil ihr hat es... Ja, sie mag mich nicht so, ich mag sie nicht so. Hm. Wir haben uns einfach nicht leiden können. Aha, also, weil ihr hat es einfach nicht gepasst, dass wir mal weggegangen sind, Wochenende. Und das große Problem ist auch, dass sie schon ein Kind hatte, aber nicht von ihm. Mhm. Und da ist es ja klar, dass sie nicht mehr weggehen kann. Und wenn wir dann immer weggegangen sind, war dann sie mit dem Kind zu Hause. Ja, verstehe. Und ja, ich war dann halt immer der Schuldige. Warum er mal weggeht, war ich dran schuld. So nach dem Motto, wenn ja, ich nicht wäre, dann würde er auch nicht so oft weggehen und wäre dann öfters zu Hause. Verstehe. Ja. Denkst du in irgendeiner Form, dass du, machst du die Vorwürfe, dass du nicht genügend dich mit ihm beschäftigt hast? Ja, genau, das ist ja mein Problem. Weil ab dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, auf ihn einzureden, ich habe zwar mitbekommen, dass es dann schon weniger war, aber er hat ja nicht ganz aufgehört. Mhm. Bei mir war das immer noch zu wenig, weil ich wollte einfach, dass ganz Schluss ist. Hat er mit seiner Freundin zusammen gewohnt? Nee. Nee. Hm. Wusste aber die auch von seinem Drogenkonsum? Ja, ich weiß es nicht. Ich hatte ja nicht wirklich so viel Kontakt mit ihr. Hm. Ich habe es schon immer vermieden, irgendwie, dass ich sie sehe oder keine Ahnung. Das ist natürlich jetzt eine schlimme Situation. Nur ist dein Freund tot. Ja, und das Schlimme ist ja noch, das ganze Jahr hat schon voll Scheiße angefangen, weil vor knapp 5 Monaten ist auch ein Freund von mir gestorben. Da war ich auf der Beerdigung, da habe ich den Sarg tragen müssen, beziehungsweise den Sarg im Grab runterlassen müssen. Und jetzt knapp 5 Monate danach passiert dann das. Ich will dir mal einen Vorschlag machen, auch wenn du dich bisher mit dieser Freundin von ihm nicht gut verstanden hast. Hm. Nun ist eine ganz neue Situation. Euer gemeinsamer Mensch, den ihr jeder auf seine Art geliebt hat, ist tot. Könnte das nicht eine Brücke zwischen euch bauen und dass ihr vielleicht doch ins Gespräch kommt, was für dich unter Umständen hilfreich sein könnte und für sie auch. Mach doch mal den Versuch, was hast du denn zu verlieren? Im Endeffekt gar nichts. Hast du denn sonst, gibt es sonst einen nahen Menschen, der ihm auch nah war, mit dem du reden kannst über ihn und sein Schicksal? Ja, das habe ich schon. Das war nur der erste Moment, da wo ich das erfahren habe, letztes Wochenende, da wo ich einfach nur alleine sein wollte. Mhm. Weil ich mir einfach die Vorwürfe gemacht habe, ja, weil ich habe ja mitbekommen, dass dass er langsamer gemacht hat. Gibt es denn sonst noch jemand anderen? Wie? Gibt es sonst noch einen gemeinsamen engen Freund, mit dem du jetzt über seinen Tod sprechen kannst? Ja, habe ich schon. Mhm. Und das hat mir auch weitergeholfen. Weil jetzt mittlerweile denke ich mir, das war auch besser, dass es jetzt vorbei war, weil er war auch im Koma gelegen, eine Woche lang. Und der ist sogar zu sich gekommen, dann haben die im Krankenhaus die Geräte abgeschalten, aber irgendwie, aus irgendeinem Grund, ich weiß es nicht, ist er dann doch verstorben. Ach so, er war gar nicht sofort tot nach dem... Nee, er war noch eine Woche im Koma gelegen. Also ich finde das, Thomas, ich finde, die Situation ist jetzt so, dass man da vielleicht auch über seinen Schatten springen sollte und so Antisympathien oder was auch immer vergessen sollte. Sprich doch mal die Freundin an, vielleicht tut es dir gut und vielleicht kriegst du einfach neue Informationen und sicher ist es für sie auch sehr, sehr hilfreich, wenn der beste Freund ihres verstorbenen Freundes mit ihr spricht. Ich würde es machen. Du kannst ja immer noch einen Rückzieher machen, wenn du merkst, es geht nicht oder es funktioniert nicht. Ruf sie an. Ihr hattet ja keinen wirklichen Streit miteinander. Ja, aber sie konnten mich auch nicht wirklich leiden. Ja, aber nun ist doch da alles... Da besteht auch einfach die Angst, wenn ich anrufe, dass dann gleich die totale Ablehnung kommt. Ja, okay, dann kommt die Ablehnung, aber dann hast du es versucht. Vielleicht kommt sie aber auch nicht. Ich meine, das ist ja eine ganz große Erschütterung hat ja stattgefunden, der Tod eines Menschen. Vielleicht verhält sie sich jetzt auch ganz anders und ist auch ganz froh, wenn du dich meldest. Ich würde es versuchen. Ich habe einfach Angst, dass sie mir Vorwürfe macht. So. Warum sollte sie dir Vorwürfe machen? Ja, weil ich ja auch mit ihm immer unterwegs war. Ja, aber gut, aber du hast ihn doch nicht an die Drogen rangebracht. Ja, klar, aber ich war ja im Endeffekt trotzdem mit ihm immer unterwegs. Ja, aber du bist, ich sag's nochmal, du bist nicht derjenige, der ihn verführt hat zu den Drogen. Ja, das stimmt schon, aber das versteht sie nicht. Ja, aber jetzt reden wir sehr hypothetisch. Das wissen wir alles gar nicht. Ich würde es so machen an der Stelle, Thomas. Und wenn du zu sehr da nicht weiterkommst, dann würde ich mir wirklich eine professionelle Hilfe von außen suchen für ein paar Gespräche mal. Aber mach mal diesen Schritt. Ich finde das, glaube ich, ganz gut. Ja? Ja, okay, ich denke, so schlimm ist es jetzt nicht, weil auf einer Seite denke ich mir, es war ganz gut, dass es jetzt doch so gekommen ist, weil hätte er überlebt, dann hätte er einen Gehirnschaden. Verstehe. Also versuch mal, die Frau anzusprechen. Und ich wünsche dir alles Gute von Herzen. Okay. Auf Wiederhören, Thomas. Okay, aber ich wollte noch mal sagen, die Sendung von dir, die ist echt spitze. Ich danke dir sehr herzlich, sehr nett von dir. Ja. Tschüss. Okay, tschüss. 0800 220 5050, unsere Nummer. Kostenfrei für euch. Hier ist Hilga. Hilga ist 67, hallo. Ja. Das heißt nicht Helga, ne, sondern Hilga. Nein, Hilga. Hilga. Ja. Das ist ungewöhnlich. Ja. Nein, Hilga. Ach doch, Helga, entschuldige. Doch, ich, Hilga. Ich lese nämlich hier Hilga und denke das. Nee, Hilga. Also ganz normal Helga. Ja. So. Ja. Helga, ich freue mich, dass du hier bist. Ja. Ich habe bei dir schon mal angerufen, Damian. Ja. Und habe mich 1960 verliebt. Und mein Lebenspartner ist dann verstorben vor anderthalb Jahren. Moment, du hast dich 1960 verliebt? Nee. Jetzt bist du ganz durcheinander. Ja. Fangen wir mal von vorne an. Vor sieben Jahren. Mit verliebt. 60 Jahre. Ah, verstehe. 60 Jahre habe ich mich verliebt. Ja. Und er ist dann gestorben vor anderthalb Jahren, obwohl ich keinen Mann mehr habe, und habe mich wieder verliebt im Metz. Jetzt gerade? Ja. In wen? Also du willst nicht den Namen nennen, aber wer ist es? Wo hast du ihn kennengelernt? Oder ist es ein Bekannter? Über eine Annonce. Über eine Annonce? Ja. Aha. Und hast du die Annonce aufgegeben oder hat er die aufgegeben? Ja, ich nicht. Achso, das heißt, du hast da schon ein bisschen Lust auf Beziehung wieder gehabt. Ja, ich wollte noch mal versuchen, ob ich jemanden bekomme. Ja, ist ja auch sehr gut. Was, ja. was stand in der Annonce? Das interessiert mich immer sehr. Dass ich einen Mann suche, nicht für eine Nacht, sondern für immer. Das war's schon. Das war's. Ich suche einen Mann, nicht für eine Nacht, sondern für immer. Ja. Kurz, knapp, bündig und nett. Ja. Ja. Und hat immer geschrieben. Und er ist aus dem Auto gestiegen, habe gesagt, wow, das ist er. So hat's gleich eingeschlagen. Hat's gleich angeschlagen. Mann, wie alt ist denn der Knabe? Der ist ein Jahr jünger wie ich. Also 66. 66, ja. Gibt das ein schönes Lied von Udo Jürgens, ne? Ja. So, und der steigt aus dem Auto und... Haben wir jetzt wow gemacht. Du hast dich gefühlt wie 17. Ja. Und so fühle ich mich heute noch. Ich habe mich in meinem ganzen Wesen total verändert. Wie lange kennst du ihn denn jetzt schon? Seit dem März. Seit März? Ja. Das heißt, ihr habt schon einen verliebten Sommer jetzt hinter euch? Ja. Und es klappt rundherum gut? Super. Super. Super. Ich habe mich mein ganzes Wesen verändert. Frische Haare, frische Kleidung, 25 Kilo abgenommen. Nein, sag bloß. 25 ja. Kilo abgenommen? 25 Kilo abgenommen. Das ist ja Wahnsinn, ist das ja. Wie hast du denn das geschafft? Viel laufen. Ja. 35 Kilometer pro Tag laufen. Mann. Jeden Tag? Jeden Tag. 35 Kilometer? Ja. Wie lange brauchst du denn dafür? 3,5 Stunden. Wow. Mach jeden Tag 25 Liegestütze und esse die Hälfte. Und weniger Pralinen? Überhaupt kein Schnickes mehr. Kein Süßes, gar nichts mehr. Nein, auch kein Fett mehr. Was? Kein Sekt mehr? Fett. Ja. Sekt kann man ja mal ein bisschen trinken, das ist ja nicht so schlimm. Sekt kann man trinken, ja. Wohnt ihr beiden Süßen denn schon zusammen jetzt? Nein. Nee. Würden wir auch nicht machen. Nee, muss ja auch nicht sein. Nee, er will seine Wohnung und ich mache halt meine Wohnung. Wie weit wohnt er denn von dir entfernt? 10 Kilometer. Ist doch ein Klacks. Ja, er kommt 3-mal in die Woche, aber jeden Abend tun wir 3 Stunden in der Nacht die Luft in die Ehre. Und es gibt immer was zu erzählen? Es gibt immer zu erzählen. Das ist ja toll. Das ist eine schöne Geschichte. Ja. Und wie ist das so erotisch, sexuell? Ist es auch gut? Super. Super. Super. Er hat gerade heute Abend gesagt, ich liebe dich über alles. Das ist ja der ganz große zweite Frühling, ne? Ja. Ja, sagt man so, ne? Glaube ich, zweiter Frühling. Das ist bei mir dann der zweite Frühling. Boah. Der erste war ja mit meinem Lebenspartner vorher, wo er verstorben ist. Mit dem hattest du auch eine gute Beziehung. Auch eine sehr gute Beziehung, ja. Ja. Ist er auch Witwer? Nein, er ist geschieden. Geschieden. Mhm. Und wie lange ist er schon geschieden? 19 Jahre. 19 Jahre. Ja. Und hatte zwischendurch nichts laufen? Doch, hatte was, ja. Aber sowas Frau wie mich hätte er noch nie gehabt. Das ist natürlich ein Kompliment. Ja, in allem. Im Bett, so wie in allem. Was ist denn, wenn du mir das jetzt so beschreiben solltest, das Tollste an ihm? Sein Aussehen, seine Zärtlichkeit, seine Liebe, sein alles. Sein Aussehen, seine Zärtlichkeit, also das klingt schon sehr nach Leidenschaft, ne? Ja. Ja. Ja. Ich finde das wirklich ein großes Glück. Ich glaube, dass es schon schwierig ist, je älter man wird, einen entsprechenden Partner, einen passenden Partner zu finden. Würde ich nicht sagen. Nee. Nee, jetzt wo ich so viel abgenommen habe und sehe ganz anders aus, jetzt sprechen mich diese Leute an, mich vor einem Jahr nicht angeguckt haben. Ah, die haben alle gesagt, ich bin so dick. Ja. Und ich war nicht dick, ich hatte 82 Kilo. Ja, und jetzt wiegst du wie viel? 58. Boah, das ist ja super. Das sind von 48er Kleider auf 40. Hast du dir die Haare jetzt auch gefärbt? Nein. Ja, ich habe kreisweite Haare auf dem Kopf, aber das ist Naturfarbe. Ach so. Und nur ein lilaner Streife in der Haar, ganz klein. Ja, das sieht auch flott aus. Das sieht sehr flott aus. Sehr flott, ja, das glaube ich auch. Würde mir auch gefallen. Und dazu die passende Brille mehr geholt. Ja. Sag mal, lass uns mal ein bisschen über die Erotik und die Sexualität sprechen. Ja. Wenn du das vergleichst, bist du eine erfahrene Frau, 67 Jahre alt, die Sexualität früher, als du so 30 warst, 35? Ich hatte erst mit 60 der erste Orgasmus. Ach so. war 42 Jahre mit dem falschen Mann verheiratet. Ach du lieber Gott. Ja. Ach du lieber. Das heißt, da musst du so, ist sowieso so eine Sehnsucht zum Nachholen noch sehr viel. Und ich hatte vorher viel nachgeholt. Er ist halt noch besser. Also ist. Noch besser im Bett. Ist noch schöner. Das heißt, jetzt klappt das mit dem Orgasmus wunderbar. Super. Super. Ist das Bedürfnis nach Sexualität jetzt auch stark bei dir, dass du sagst... Stärker geworden. Ja. Ja. Also sowohl nach Sexualität als auch nach Zärtlichkeit. Ja. Darüber hinaus verbinden euch dann auch so andere Hobbys vielleicht oder Interessen? Ich liebe normal die Volksmusik. Er liebt Hardrock. Oh, das sind aber Welten. Ja, aber ich habe mich so in den Hardrock neu gefühlt, das glaube ich nicht. Vielleicht ist das auch einfacher, sich dann in den Hardrock einzufühlen, als wenn er sich in Richtung Florian Silbereisen reindenkt. Das geht nicht. Nee, aber ich habe mich vollkommen, ich habe im Internet reingeschaut und habe gesehen, dass du die Beispiel die Easy Deasy und die gucke ich mir jetzt an, ich kann sie im Computer selbst sehen. Aber sag mal, und bin total in die Musik verliebt. Wenn du früher so etwas wie Silbereisen schön gefunden hast, oder Marianne und Michael, oder wie sie alle heißen, ja. Oder Hansi Hinterseher, ne? Ja, ja. Dann liebe ich Hansi Hinterseher. So, aber dann gerätst du nicht in Angst und Schrecken bei dieser Hardrock-Musik? Nee, ich kann nur nicht mit auf Konzerte gehen, das Einzige. Weil das zu laut ist, oder was? Weil ich klein bin. Ja. Bin bloß 1,57 Meter groß. Und wenn die ganze Menge auf mich zukommt, dann bekomme ich Panik. Hast du Kinder? Ich habe 2 Stück, ja. Wie alt sind die? Der eine ist 49 und der andere ist 35. Was sagen die denn jetzt zu dem neuen Glück der Mutter? Das fand super. Mutti lebt dein Leben. Ja. Und wie du es möchtest. Das finde ich toll. Es gibt ja manchmal auch so Geschichten, wo dann die Kinder die Nase rümpfen und die sagen, du in deinem Alter jetzt noch... Nee, die sagen alle, Mutti, sogar der große Sohn nimmt mich in die Stadt und umarmt mich und sagt, Mutti, was siehst du so aus? Was hast du dich verändert? Die Liebe? Jeder Zweite hält mich an, laufen an mir vorbei und kommen, bist du es wirklich? Weißt du? Ja, die Liebe verändert einen, ne? Die Liebe macht nicht allein die Liebe. Ich wollte ein ganz anderer Mensch sein. Ja. Man hat auch eine ganz andere Ausstrahlung. Ich wollte nicht mehr das Hässlein. Mein erster Mann hat immer gesagt, du bist ein hässliches Entlein. Mhm. Mein zweiter hat gesagt, du bist ein stolzer Schwan. Mhm. Und er sagt, du bist für mich alles. Das ist natürlich dann die absolute Steigerung. Jetzt. Du bist für mich einfach alles. Ja. Ihr wollt aber nicht heiraten. Nee, muss ja auch nicht sein. Ich bekomme schöne Rente. Ja, klar. Nee, ihr könnt euch ja sehr gut gehen lassen. Nee, wir bleiben ja auch getrennt, jeder in seine Wohnung. Finde ich auch eine richtige Einstellung. Ja. Mensch, Helga, ich freue mich aber, dass du mich angerufen hast und mir von deinem Glück erzählt hast. Ja, ich freue mich auch. Das ist für mich. Und jeden Abend freue ich mich, wenn die Stunde rumgeht. Es fängt 11. Die Glocke läuten, die 11 Uhr Zeit ist da und wir können telefonieren bis 2-3 Uhr. Jetzt steht das Wochenende vor der Tür. Habt ihr denn Pläne, was ihr machen wollt? Ja, am Sonntag kommt er wieder. Kommt er wieder? Ja. Und dann, was geschieht dann? Ach, Domian, so schöne Sache. Ach, darauf wollte ich ja gar nicht hinaus, dass ihr beiden schon gleich ins Bett huscht dann. Ich dachte, ihr geht irgendwie in den Kurpark oder irgendwas. Nee, wir gehen noch ein bisschen. Er kann noch nicht richtig laufen. Er hat starke Schmerzen, er wird erst operiert. Ach so. Und dann kann er nicht so laufen. Achso, dann macht das euch schön muckelig, gemütlich zu Hause. Wir laufen, wir gehen ein bisschen weg, fahren am Auto. Ja. Er hat ein Sportauto, da fahren wir weg. Er hat ein Sportauto? Ja, mit dem Auto, mit dem Motorrad kann ich halt nicht mitfahren. Ach, das hat er auch noch? Das hat er auch noch, ja. Es ist halt ein Rocker, ein alter Rocker. Ja, ein richtig ein Hauding. Ja. Super. Ja. Helga, grüß mir von Herzen deinen neuen Liebhaber. Ja, das kann sein, dass er sogar mit dir. Wie heißt er denn mit Vornamen? Horst. Dann grüße ich von hier aus ganz herzlich den Horst, den Freund von der Helga. Und ich wünsche euch beiden Turteltauben alles Glück der Welt. Und genießt euren neuen Lebensabschnitt, den ihr jetzt beide gefunden habt. Ja. Und kostet das so richtig aus. Das ist eine tolle Sache, dass ihr in dem Alter nochmal das Glück gefunden habt. Super. Das machen wir. Alles Liebe. Jo, danke. Tschüss, schön, dass du angerufen hast. Tschüss. Na, das ist doch mal eine schöne Nachricht. Das hört man doch sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Die Helga und der Horst. Passt auch noch zusammen, ne? Helga und Horst. So, hier ist Jasmina, 38, guten Morgen. Guten Morgen. Ja, Jasmina, um was geht's denn bei dir? Es geht um Zwangsheirat. Oh, da sind wir jetzt aber im ganz ernsten Thema. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Ja, nee, ist schon okay. Das ist, so ist das halt in dieser Sendung. Hier kommt ein Thema nach dem anderen. Ernst, traurig, schwierig. Bist du zwangsverheiratet worden? Genau, mit 13. Mit 13 schon? Wo? Ja. In Deutschland? In München, ja. In München? Mhm. Aus welcher, was für eine Familie kommst du? Aus welchem Land kommt deine Familie? Also ursprünglich kommen wir aus Serbien. Aus Serbien, ja. Die nennen sich auch Serben, also Jugoslawen, Serben. Ja, ja. Aber wir sind braun und ich musste viel Forschungen machen und eigentlich habe ich ein bisschen was davon gefunden, dass wir ein bisschen, also Roma sind. Ja. Roma. Du bist jetzt 38 Jahre alt und bist mit 13 zwangsverheiratet worden, hier in unserem Land, in Deutschland. Was genau. Natürlich absolut illegal ist, wenn ja. Eine Straftat ist. Bist ja. Du mit diesem Mann heute noch zusammen? Nein. Wie lange warst du mit diesem Mann zusammen? Gott sei Dank, 5 Jahre. Wie alt war der Mann, als ihr geheiratet habt? Der war, glaube ich, 18. Hm. Und da wart 17, ihr 18. 5 Jahre, fünf Jahre dann zusammen. Ja, man muss sich so vorstellen, man ist ja nicht alleine mit diesen Menschen. Sondern man ist mit der Familie eingebunden. Genau, man ist nie alleine. Man ist immer mit jemandem zusammen. Man darf niemanden anrufen alleine. Der Pass ist nicht bei sich und man kennt niemanden, man traut sich nicht. Mhm. Aber mit 13 ist man ja... Man ist ein Kind. Wie hast du das denn damals als Kind, sage ich dann, empfunden, als man gesagt, du musst jetzt heiraten und hier ist dein 18-jähriger Mann? Der Punkt, also was mir wichtig ist zu sagen, bevor mein Vater gestorben ist, war kein Thema für uns sowas. Mhm. Der ist hier Gastarbeiter gekommen und hat neu angefangen und modern hat er uns erzogen. Und dann ist der Vater gestorben und dann... Und dann haben sich die ganze Familie eingemischt. Und deine Mutter konnte das auch nicht verhindern? Ich weiß es nicht. Du weißt es nicht. Sie hätte es verhindern können, aber sie hat es nicht getan. Sie hat die Kraft, glaube ich, nicht gehabt. Oder weiß ich, ich kann ja immer noch nicht verzeihen, Entschuldigung. Ja. Wie war das denn? Ja, wie das für dich war damals, als du dann geheiratet hast? Schrecklich, weil ich wusste nichts davon. Ich habe gedacht, ich fahre mit meiner Tante zu meinem Bruder nach Berlin. Mhm. Und ich war ein Kind. Mhm. Und ich habe alles geglaubt, weil deine Mutter dir das erzählt. Und die Mutter war dann dabei? Nein. Nein. Sie hat gemeint, du fährst mit der Tante zu deinem Bruder und bleibst eine Woche da und dann kommst du mit deinem Bruder hierher. Und dann habe ich mitgekriegt, hey, im Bus irgendwo, ja, das ist dein Mann, du bleibst jetzt hier. In Berlin? Nein, in Wien. In Wien? Mhm. Und du bist dann, musstest dann weg von deiner Mutter und bist bei deinem Mann, bei dem neuen Mann in Wien geblieben? Ich bin dann bei ihm geblieben, meine Mutter ist dann gekommen, hat Geld, es ging ja um Geld, dann hat sie mit ihm, Entschuldigung, einen Moment, dann haben sie darüber geredet, was sie für mich kriegen, Jungfrau, bla bla bla, mhm. 30.000 Mark damals. Hat deine Mutter bekommen für dich? Ja. Und dann bin ich da geblieben gleich und dann musste ich natürlich mit ihm in ein Zimmer gehen. Du musstest auch mit dem schlafen. Ja. Ob du willst oder nicht. Sagen Sie mal klarer, der hat dich vergewaltigt. Ja. Nicht nur einmal, klar. Nicht nur einmal. Das heißt, man hat dir deine Kindheit, deine Restkindheit und frühe Jugend zerstört. Ja. Auch jetzt habe ich Probleme damit. Vertrauen und Kontrolle und Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, mein Spruch, mein Lieblingsspruch. Ich vertraue niemanden und diese Hochzeit. Pflege habe ich bekommen natürlich und alles. Und von ihm? Keller. Ja, ja. Mhm. Wenn ich nicht wollte, wie... Gab es da auch so eine richtige Hochzeitszeremonie, eine Feier? Ja, bei denen da. Hattest du ein Hochzeitskleid an? Nein, weil mein Vater vor ein Jahr gestorben ist und ich... Also ich konnte da entscheiden, ob ich Hochzeit will oder nicht. Und ich habe Nein gesagt, weil es war auch gut für denen, weil meine Mutter damit gespart hat. Hattest du, als du dann kapiert hast, du musst in Wien bleiben, um zu heiraten, hast du das überhaupt dann richtig verstanden? Ich habe gedacht, okay, ich bleibe ein, zwei Monate. Nee, habe ich nicht. Ich habe gedacht, ich bleibe zwei, drei Monate. Ich zeige ihnen, dass ich Jungfrau bin. Mhm. Und dann gehe ich wieder nach Hause. Wann bekamst du Angst? Nach einem Jahr konnte ich keine Luft mehr kriegen. Und dann hast du es 5 Jahre ertragen. Hab gedacht, das wäre mein Ende da. Wie hast du es geschafft, dann nach 5 Jahren, dann warst du 18 Jahre alt, da wieder rauszukommen? Ich hatte Glück, dass dieser Mann in Armee gehen musste, in Jugoslawien. Mhm. Also hat er mich mitgenommen. Nach Jugoslawien? Ja, zu seiner Opa und Oma in ein Dorf. Mhm. Und ich konnte nicht so richtig Jugoslawisch. Also ich, naja, ist auch egal. Und ja. Aber wie bist du denn von ihm losgekommen? Jetzt bist du erstmal in Jugoslawien. Ja, ich musste mich schleimen. Ich musste vertrauen. Ich habe meine Chance gesehen, dass ich da abbauen kann, weil mein Bruder nicht weit, also was heißt nicht weit, 1000 Kilometer von uns entfernt war in Jugoslawien. Mhm. In eine Stadt in der Nähe von Beograd. Ja. Lebt mein Bruder mit meiner Mutter. Ja. Und ich habe mir schon Gedanken gemacht, was für ein Deal ich mit meinem Bruder mache und so. Ja. Ich habe schon einen Plan gemacht. Mit 18 kann man einen kleinen Plan machen, ja, so ungefähr. Kann man. Mhm. Und der Plan beinhaltete das, dass du abhaust. Dass ich erstmal schleime und alles mache, dass er erstmal in Armee geht. Ach so. Mhm. Und dass ich etwas Geld auf die Seite tue und dass ich dann einen Bus nehme und abhaue. Und so ist es dann auch gekommen. Ja. Und? Ja, mit Stress. Einmal erwischt fast und so, Stress. Aber ich habe es geschafft, dass ich zu meinem Bruder komme und nach einem Jahr habe ich dann mit ihm geredet und einen Deal gemacht. Mit dem Mann, mit deinem Mann? Nein, mit meinem Bruder. Ja. Ich habe gleich mit meinem Bruder einen Deal gemacht. Ich bleib bei dir, pass auf deine Kinder auf. Mhm. Und hatte ich denn dein... nicht mehr wieder zurückgehen. Ah ja. Und dein Mann hat dich da nicht gesucht und geholt? Doch. Aber es ist gut gegangen? Es ist immer gut gegangen, weil mein Bruder hat Freunde gehabt, Zigeuner, und... Die haben dich geschützt? Ja. Ich war nie alleine. Jasmina. Ging ein Jahr. Jetzt lebst du wieder in Deutschland? Ja, Gott sei Dank. Seit wann schon wieder? Seit 92. Ah ja. Hast du wieder einen Mann, eine Beziehung? Ich habe 93 dann einen Deutschen kennengelernt. Mhm. Und das war meine einzige Chance, bist du mit dem noch weggehen zusammen? Weggehen kann. Nein, glücklich geschieden. Wirklich glücklich geschieden. Und heute bist du alleine? Ja. Hast aber Gott sei Dank. Ja, hast mit aber, zwei Katzen. Ja, das ist ja schon nicht schlecht. Hast aber, was ich gerade schon gehört habe, und du hast es ja auch angedeutet, seelisch noch sehr darunter zu leiden, was man dir angetan hat. Man bearbeitet das irgendwie nie. Mhm. Man es kann eine Situation, es war Gehirnwäsche, man muss sich so vorstellen, jeden Tag Schauspielerei. Mhm. Auch wenn man nicht will, also und puff und tschack und Schläge und über fünf Jahre Zwang, ja, gewalttätiger Dinge, er hat dich geschlagen, über fünf Jahre hat er dich zur Sexualität gezwungen und über fünf Jahre Angst. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Ja, und das ist danach klar. Das ist klar, dass einen das natürlich sehr, sehr, sehr lange verfolgt. Ja, ich habe gedacht, es war mein Fehler, weil ich nicht funktioniere wie meine Leute. Weil man muss sich so vorstellen, ich habe mir Schuld gegeben, weil ich da nicht ausgehalten habe bei diesem Mann. Wahnsinn. Weil unsere Frauen halten doch alle aus. Wieso ich nicht? Wieso bin ich anders? Aber das siehst du hoffentlich heute nicht mehr so. Nein, ja. Gott sei Dank. Aber ich habe meine ganze Familie verloren damit, verstehen Sie? Ich bin alleine. Du hast vorhin so auch eine Andeutung gemacht. Machst du schon deiner Mutter Vorwürfe, dass sie dich nicht geschützt hat? Klar, ich habe das von ihr erwartet mit 13. Lebt deine Mutter noch? Ja, hast du, in Jugoslawien. Hast du zu ihr auch keinen Kontakt mehr? Ich habe ihr vor ein paar Jahren die Chance gegeben, mit mir sich darüber zu unterhalten. Hat sie die Chance genutzt? Sie hat mir versucht zu erklären, meine Tanten waren schuld. Wahrscheinlich sie war deine... Sie konnte nichts anders. Mhm. Wahrscheinlich und sie hat ja das Geld gebraucht. Das ist natürlich hart, wenn man das als Tochter hört. Ich habe das Geld gebraucht. Kein Geld der Welt darf es wert sein, dass man die Tochter abgibt. Bin vollkommen Ihre Meinung. Übrigens kannst du mich auch duzen, da ich dich ja auch duze. Okay, du. Jasmina, ja. ich hab in dieser Sendung immer nur so ein bestimmtes... Aber mit Therapie, einen Moment, weil was mir wichtig ist, ja? Weil ich hoffe, es hören mich viele Frauen oder Menschen, die in dieser Situation waren oder sind. Es geht, es funktioniert, man findet Freunde, man findet andere Menschen, die man Oma und Mutter oder irgendwie nennt und die sind besser als die eigene Familie. Ja. Man hast du denn, Entschuldigung, fängt neu an. Ja, du sagst Therapie und so, hast du so etwas schon mal gemacht? Ja, 2001, ach so. 2002. Ach so. Aber ohne die hätte ich keine Chance, weil sonst hätte ich mich zerstört. Ich verstehe. Also das muss man tun. Das heißt, die Therapie hat stattgefunden, die hat auch eine gewisse Wirkung gehabt. Sonst ja, hätten wir wahrscheinlich gar nicht reden können. Genau. Mhm. Aber dennoch sonst hätte ich mich das nie getraut. Weil unsere Leute, also das ist wie Mafiosi, die halten den Mund zu. Mhm. Und die Frauen, die weg sind, die haben Angst, weil sonst verlieren sie die Familie. Und noch dazu, es passiert immer noch. Das glaube ich. Kinder unter, weiß ich, so Gehirnwäsche machen und dass sie sie verkaufen. Hm. Schade. Hm. Und ich weiß nicht, was ich tun soll, dass es aufhört. Weißt du, du hast einen ganz, in München. Du hast einen ganz kleinen Beitrag geleistet, nämlich ein wenig aufgeklärt und informiert, was es gibt und was es eben auch in Deutschland gab und wie du sagst, auch heute noch gibt. Jasmina, jetzt muss ich dich leider verabschieden, weil die Sendung vorbei ist. Ich habe mich sehr gefreut, dich kennengelernt zu haben. Und habe hohen Respekt vor deinem Schicksal und freue mich, dass du dich so einigermaßen wieder gefangen hast. Wünsche dir für dein weiteres Leben, deine Zukunft wirklich dann mal sehr, sehr viel Glück, was du früher nicht gehabt hast. Alles Gute von Herzen. Danke, Domian. Tschüss. Weiter so, danke. In der Technik Volker Thake und Tobias Fritz. Nächsten Montag sind